19. mere. Das viele Öl ist für die Fische und die Vögel wie Teer. Es waren viele Tonnen Öl an Bord. Doch nicht nur das Öl, sondern auch die Lebewesen sind fort. Tiere starben völlig ohne Grund. Mehr als die Hälfte waren vorher doch noch kerngesund. Dumme Leute haben den Wald abgebrannt. Tiere aus dem Wald verbannt. Die Gangster wurden zwar alle eingesperrt, doch sie haben den Lebensraum der Tiere zerstört. Die armen Tiere völlig ohne Grund. Mehr als die Hälfte waren vorher doch noch kerngesund. Die armen Tiere starben völlig ohne Grund. Mehr als die Hälfte